Sag mir wieso du so springst und tanzt. Eichhörnchen sind in der Hose drin. Dein Stil ist lässig und imposant. Eichhörnchen sind in der Hose drin. E oder N oder D oder H. Nur so kann es sein, das wird mir jetzt klar. Pass gut auf, denn das sind die neuesten. Eichhörnchen, Eichhörnchen. Pass gut auf, denn das ist das Neueste. E oder N oder D oder H. Meine Tante heißt Barbara. Eichhörnchen sind in der Hose drin. Diese Erkenntnis finde ich elementar. Eichhörnchen sind in der Hose drin. Ja, Kim und ich waren mal ein Paar. Eichhörnchen sind in der Hose drin. Ist dieses Mädchen nicht sonderbar? Nein, sie hat nur Eichhörnchen in der Hose. Pass gut auf, denn das sind die neuesten. Eichhörnchen, Eichhörnchen. Pass gut auf, denn das ist das Neueste. E und ein I und ein D und ein H. Dieser coole Tanz stimmt nicht gut zu Gesicht. Eichhörnchen sind in der Hose drin. Ich hab was in der Hose, Hummeln sind es nicht. Eichhörnchen sind in der Hose drin. Männer und Frauen der Bourgeoisie. Und die Absolventen der Akademie. Alle riechen mein Potpourri. E und ein I und ein D und ein H. Pass gut auf, denn das sind die neuesten. Eichhörnchen, Eichhörnchen. Pass gut auf, denn das sind die neuesten. Musesige Moves. Und ihr wisst, ich hab den super Groove. E und ein I und ein D und ein H. E und ein I und ein D und ein H. Bist du blank, brauchst du Geld, gibt's im Automat. Eichhörnchen, Eichhörnchen. Und verlierst du das?